Presse hat's gehört. Ich bin der, die Ruhe stört. Wenn man so glaubt, dass die Presse schreit, wurde die Stadt schrecklich entweiht. Denn die Großstadt dschungelt ja wie im Unheil. Hier standen wir zur Höllenqual. Es sollte durch die Gassen schallen. Wir wollen Trophäen sammeln. Durch die Steppe trab, hat man's längst im Visier gehabt. Es marschiert stolz mit geschwellter Brust. Das Blöde, die hat von nichts gewusst. Doch wo Geier kreisen und die Hähne lachen, sollte man sich auf die Socken machen. Weil dieser Staat, Kamerad, ist ein Himmelschutzreservoir. Sie haben es gewagt und das am helllichten Tag. Spucken, schubsen und füßen rum, beinahe brachten sie ihn um. Es gab kein Weltkrieg, kein Verkriechen. Scheiße konnte man schon riechen. Doch der Jäger war bereits im Schuss, kommt der 318er Nieberjägerbus. Sünde, da fährt den ersten Stein, Probe Steine werfen, es kam der Tierschutzverein. Sie haben ins ruhige Hinterland, zwei Mietverleger raus an die Wand. Sie kriegen sich am Einschien meinen Namen, der so büßen für die Gräueltat. Auch wenn das für Städten etwas komisch klingt. Der Sichu bleibt mein Jagdinstinkt. Sie haben es gewagt und das am helllichten Tag. Spucken, schubsen und grüßen rum, beinahe brachten sie den um. Es gab kein Wecken, kein Verkriechen, Scheiße konnte man schon riechen. Doch der Jäger war bereits im Schuss, kommt der 318er Nieberjägerbus. An Tagen wie diesen. Wir schreiten gleich zur Tat und rocken diesen Niederstaat. Aktenschutz liegt uns am Herzen, darüber sollte man nicht scherzen. Doch um Vegetation zu schützen, muss man Gelegenheiten nützen. Wir kommen alle zu dem Entschluss, bald rollt er wieder den Niederjägerbus.